12. Ribeck 3. Das Haus und der große Garten sind früher wohl mal ganz schön gewesen. Nun sieht alles nur noch ungepflegt und traurig aus. Genau wie der Mann, der hier lebt. Carsten Zara drückt auf den Klingelknopf. Warum macht Ribeck nicht auf? Ist er nicht zu Hause? Der gelbe Porsche steht in der Einfahrt. Carsten Zara klingelt nochmal. Tut mir leid, danke für alles, hat Christine auf den Zettel geschrieben. Was tut dir leid? Danke für was? Was wolltest du eigentlich von mir? Warum bist du einfach gegangen? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Warum hast du mich angelogen? All diese Fragen möchte ich dir gerne stellen und dabei in deine schönen braunen Augen sehen, denkt Carsten Zara. Aber zuerst muss ich diesen dummen Fall hier lösen. Ärgerlich klingelt er noch einmal und drückt dabei gegen die Tür. Sie geht auf. Herr Ribeck? Sind Sie zu Hause? Herr Ribeck! Im Flur stinkt es nach Müll. Carsten Zara geht ein paar Schritte und sieht in die Küche. In der Spüle, auf dem Tisch und sogar in den Regalen stehen leere Flaschen, Dosen und schmutziges Geschirr. Herr Ribeck? Keine Antwort. Er geht weiter. Vor der nächsten Tür liegt benutzte Unterwäsche auf dem Boden. Carsten Zara öffnet die Tür. Herr Ribeck? Der Mann in der Badewanne antwortet nicht. Seine Augen sind offen und sehen nach oben. Neben dem Kopf schwimmt eine Whiskyflasche. Sie ist leer. Zwei Schachteln Schlaftabletten liegen auf dem Stuhl neben der Wanne. Sie sind ebenfalls leer. Das Wasser in der Wanne ist kalt. Der braucht keine frische Unterwäsche mehr, ist Carsten Zaras erster Gedanke. Der zweite: Es ist genau 10:11. Der dritte: Ich sollte die Polizei informieren. Er geht zurück in den Flur. Telefon und Anrufbeantworter stehen auf einem Tischchen. Carsten Zara nimmt das Telefon, stellt es dann aber wieder zurück und drückt auf die Starttaste des Anrufbeantworters. Sie haben keine neuen Nachrichten, sagt die Computerstimme. Hier Ihre alten Nachrichten. Empfangen gestern um 21:44. Es folgt die Stimme einer Frau. Ich weiß, dass du mich suchst. Ich weiß alles, was du machst. Aber es ist sinnlos. Dein Detektiv wird mich nicht finden. Dafür habe ich gesorgt. Bevor er entdeckt, wo ich bin, bin ich schon längst weg. Ich brauche das Geld, verstehst du? Ich will endlich ein anderes Leben anfangen, ein neues Leben. Vergiss mich einfach und spar dir die Kosten für den Detektiv. So ist das also gewesen. Ribeck ist spätabends nach Hause gekommen. Er hat seinen Anrufbeantworter abgehört und hat verstanden, dass er Elena und das Geld nicht wiedersieht. Er hat aufgegeben. Er wollte kein Penner werden und auf der Straße leben. Er wollte lieber für immer einschlafen. In seiner warmen Badewanne. Tja, nun ist er tot. Und mit ihm ist wohl auch der Fall Ribeck gestorben. Kein Geld, kein Fall. So einfach ist das. Nein, so einfach ist es nicht. Carsten Zara hasst es, wenn jemand ihn benutzt und wie einen Dummkopf behandelt. Ribeck hat ihn angelogen. Seine zweite Elena-Geschichte war genauso falsch wie die erste. Wie ist die wahre, die echte Geschichte? Woher hatte Ribeck plötzlich die 400.000 Euro Bargeld, die Elena Diekow dann mitgenommen hat? Auf diese Fragen möchte Carsten Zara eine Antwort haben, auch wenn er keinen einzigen Cent damit verdient. Wie hat Elena Dickhoff gesagt? Dein Detektiv wird mich nicht finden. Oh doch, Schätzchen, ich finde dich und ich weiß jetzt auch, wie.